Antenne Koblenz. Unser Wetter an Rhein und Mosel. Wird Ihnen präsentiert von Lotto 6 aus 49. Der Traditionslotterie seit über 60 Jahren. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter lotto.de. Wir starten unsere neue Woche mit Sonnenschein und Wolken gemischt. Ganz, ganz harmlos erstmal bei 25 Grad in der Spitze. Allerdings kommen die Gewitter zurück zu uns hier in die Region. Ab dem Nachmittag soll und kann es dann teilweise wieder Starkregen und Hagel hier im Neuwiederbecken geben. Zwischen 15 und 19 Uhr rechnet der Deutsche Wetterdienst mit den Unwettern hier bei uns dann in der Region. Es ist 7 Uhr. Alles, was jetzt aus Koblenz, Deutschland und der Welt wichtig ist. Hier sind die Antenne Koblenz Nachrichten. Mit Daniel Driller. Guten Morgen. Heute startet der Verkauf des ersten 9-Euro-Tickets. Einen Monat lang können wir damit alle Busse und Bahnen im deutschen Nahverkehr nutzen. Das günstige Ticket ist eine Reaktion der Bundesregierung auf die gestiegenen Spritpreise. Das 9-Euro-Ticket wird für die Monate Juni bis August angeboten. Der Präsident des Weltwirtschaftsforums Brent hat eine international koordinierte Wiederaufbauhilfe für die Ukraine gefordert. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, wir brauchen einen Marshallplan für die Ukraine. Mit ihm hatten die USA nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau in Westeuropa mit Milliardensummen unterstützt. Brent betonte, auch ohne Friedensabkommen müsse bereits am Wiederaufbau des Landes gearbeitet werden, zumindest in den Gebieten, die unter der Kontrolle der Ukrainer seien. Nach dem Bekanntwerden erster Fälle von Affenpocken in Deutschland werden Forderungen nach einem gemeinsamen Vorgehen der Europäischen Union laut. Der CDU-Gesundheitspolitiker Sorge sagte gegenüber Welt, Bundesgesundheitsminister Lauterbach und das Robert-Koch-Institut müssten das Geschehen aufmerksam beobachten und die Informationen aus verschiedenen Ländern zu einem Lagebild zusammenfügen. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Ullmann verlangte eine gemeinsame europäische Reaktion. In der Fußball-Bundesliga entscheidet sich heute, ob der HSV oder Hertha nächste Saison in der ersten Liga spielen. Beide Teams treffen im Relegationsrückspiel aufeinander. Das Hinspiel hatte der Hamburger SV mit 1:0 gewonnen. Um in Liga 1 zu bleiben, muss Hertha mit mindestens 2 Toren Vorsprung gewinnen. Bei einem Tor gibt es Verlängerung. Und jetzt das Neueste aus unserer Region. Mit Amina El-Jamai, guten Morgen. Nachdem bereits am Donnerstag und Freitag starke Unwetter in Koblenz und Neuwied gemeldet waren, hat der Deutsche Wetterdienst für heute erneut eine Warnung herausgegeben. Ab 12 Uhr wird mit schweren Gewittern und Starkregen gerechnet. Zudem sollen auch Sturm- und Orkanböen mit bis zu 110 km pro Stunde sowie größerer Hagel auftreten. Schneller, aktueller. Antenne Koblenz Verkehr. 7 Uhr und 2 Minuten, ganz genau 30 Sekunden. Der Montagmorgen, wir schauen zu euch auf die Straßen. Gerade ist noch nichts los, das darf auch gerne so bleiben für diesen Montagmorgen. Keine Staus, Blitzer oder andersweitige Gefahrenstellen gesehen. Was ihr was habt von den Straßen, was euch stört, wir machen die Liste gerne voll und ich petze es weiter. 0261 988 20 und die 99. Die Flitzerblitzer. Einer steht gerade auf der B9, das ist unser Blitzanhänger Bruno, der blitzt bei Tempo 100. Kurz nach dem schwedischen Möbelhaus steht er und blitzt da munter vor sich hin, wenn ihr schneller als 100 fahrt. Und wie gesagt, wenn ihr auch noch was seht von den Straßen, ich petze es gerne weiter, ich bin gerne eure Petze. Psst, verratet's nicht weiter. 0261 988 20 99. Antenne Koblenz, der Supermix wünscht einen guten Morgen. Hier ist Tim Reimann und guten Morgen Koblenz, die Morning Show. Das Unwetter vergangenen Freitag, das war absolut enorm. Ich selbst war genau zu der Zeit in Neuwied unterwegs mit Auto. Wir haben uns dann irgendwie in eine Unterführung gestellt. Jetzt ist bekannt, weit über 100 Einsätze musste die Feuerwehr alleine an dem Abend fahren, dort eben im Kreis Neuwied. Etliche Schäden, zertrümmerte Scheiben, umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer. Unser Rhein-Mosel-Reporter Max D. Der war an dem Abend vom Gewitter in Neuwied auch betroffen, war dort unterwegs und hat unter anderem mit der Feuerwehr gesprochen. Die kleine Reportage gleich nach Freddie Mercury, Living on My Own und jetzt erstmal Milo. Neue Musik mit How Love Works. Die Morning Show auf Antenne Koblenz. Präsentiert von der neuen Ford Flatrate Plus. Jetzt einfach sorgenfrei fortfahren bei Ford Store Förster in Koblenz. Antenne Koblenz, der Supermix. You and I took off to the moon, but didn't know what to do. Once we got there, No, I don't mind if you break my heart, tear my life apart. But don't stop there. Take me, will you take me? Come and heal me, come and break me. Come on home, I really need you now. 'Cause I'm only finding out just how. I'm only finding out just how love works. Give me just a little time and I'll give you more than a bit of mine. Finding out just how love works. If I hurt you, I apologize. Finding out just how love works. How love works. Finding out just how love works. Koblenz. Nur auf Antenne Koblenz. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. 7:10 am Montagmorgen, 23. Mai 2022, und auch am heutigen Montag schauen wir und müssen wir nochmal zurückschauen auf vergangenen Freitagnachmittag, was da unwettertechnisch hier bei uns in der Region passiert ist. Rhein-Mosel-Reporter Max Demann, der war am Freitagabend bis in die Nacht hinein in Neuwied unterwegs und hat mit Holger Kurz, Brand, Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Neuwied, über die Schäden gesprochen. Ja, am heutigen Abend muss so gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr gewesen sein, dass die Gewitterfront über Neuwied gezogen ist. Einhergehend mit einem starken Hagelschlag, starken Regenfällen und durchaus einigen Sturm- oder Orkanböen, was entsprechende Schäden hier im gesamten Bereich der Stadt Neuwied verursacht hat. Können Sie schon ungefähr beziffern, wie viele das sind? Und auch vor allen Dingen, sind Menschen zu Schaden gekommen dabei? Also nach unserem derzeitigen Stand sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Wir hatten ungefähr vor einer halben Stunde lagen wir ungefähr bei 110, 120 Einsätzen, die die Feuerwehr der Stadt Neuwied mit Unterstützung von regionalen Kräften abgearbeitet hat. Das ist aktuell die Bilanz, ja. Wir stehen hier gerade an der Passage am Schloss, Schlossstraße. Ich bin drüben an dem Bürgersteig gerade lang gegangen. Sind das Ziegel, die vom Dach runtergeflogen sind, was da alles unten auf dem Boden liegt? Ja, hier offensichtlich sehr starke Hagelschaden, die oben die Schieferbedachung zerstört haben, zerbrochen haben, wo die ganzen Schieferteile runtergefallen sind und immer noch runterzufallen drohen. Deshalb ist die Feuerwehr momentan dabei, die Dachrinnen, ja, die Schieferteile rauszuholen, dass sie nicht beim nächsten Wind irgendwo weiter runterfallen. Ja. Aber ich nehme an, dass das dann wirklich heute noch bis in die Nacht rein dauert hier für Sie, oder? Sie sind bestimmt noch länger beschäftigt, oder? Ja, da gehen wir doch davon aus. Also dass die Sicherungsarbeiten werden noch nicht abgeschlossen sein. Viele Schäden zeigen sich auch erst nach und nach. Wir hatten den ganzen Nachmittag über sehr, sehr viele Schäden, halt die eben durch zerstörte Oberlichter, Lichtkuppel und so weiter, wo es reingeregnet hat. Das beschäftigt die Feuerwehr, aber vor allen Dingen auch die Eigentümer, die Bewohner natürlich noch eine längere Zeit, ja. Soweit Holger Kurz, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Neuwied im Interview mit unserem Max Demann am Freitagabend in Neuwied nach dem verheerenden Unwetter, das vor allem die Deichstadt schwer getroffen hat. Verletzt wurde Gott sei Dank in der Stadt niemand, und auch heute ab 15 Uhr werden wieder Gewitterstarkregen, aber auch teilweise Hagel erwartet. Also passt bitte alle auf euch selbst erstmal und natürlich auch auf eure Mitmenschen auf. Hier ist Antenne Koblenz am Montagmorgen, 7:13 Uhr haben wir es jetzt. It's complicated. It always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Antenne Koblenz. Antenne Koblenz. Der Supermix. Nice to meet you. Por favor, señorita. You're the rare, rest of creatures. Like the rain in the beach. What's your name? Nice to meet you. Por favor, señorita. You're the rare, rest of creatures. Like the rain in the beach. Von Felix Jehn und The Stickman Project zusammen mit Callum Scott und Ryan Ibiza. Gleich noch die Jungs hier. Die mit den dicken Trommeln. Damit meine ich nicht ihre Bäuche. Die Imagine Dragons on top of the world. Habe ich gleich außerdem mit am Start die liebe Sia. Mit Together. Für den Start in den doch noch recht grauen Montagmorgen. Bisschen Sonne sehen wir aber noch vor dem Gewitter, dann ab 15 Uhr. Montagmorgen, der 23. Mai 2022, 7 Uhr und ganz genau 19 Minuten. Die Uhrzeit, powered by Kanal Wambach. Wir sind rund um die Uhr im Einsatz. Kanal-wambach.de. Perfekt ausgestattet für laue Sommernächte. Ab heute bei Lidl. Edle Bettwaren aus leichtem Baumwollchambray. Bettwäsche ab 14,99 Euro und Spannbettlaken ab 7,99 Euro. Entdecke diese und weitere Artikel für deinen Schlafkomfort in der Filiale und im Lidl Onlineshop. Lidl lohnt sich. Endlich Nichtraucher. Rauchentwöhnung mit der Rauchfreispritze. Wir helfen Ihnen dabei, mit dem Rauchen aufzuhören, ohne Nebenwirkung und Entzugserscheinungen. Sofortige Wirkung nach nur einer Sitzung. Frau Dr. Andrea Sandner und Team informieren Sie gerne in angenehmer Atmosphäre. Praxis Dr. Andrea Sandner, Löhrstraße 68 bis 70, gegenüber vom Kaufhof oder unter Koblenz 38525. Wir freuen uns auf Sie. Du liebst Momi? Du kriegst Momi. Momi bei Kaufland. Tolle Angebote von Montag bis Mittwoch. Zum Beispiel Ferrero Sommerküsschen. Die 180 Gramm Packung für je 1,99. Und Coca-Cola und weitere Sorten. 12x1 Liter für je 8,64. Zuzüglich Pfand. Dies und vieles mehr nur bei Kaufland. Pfandhaus Hermann. Kompetenz und Vertrauen seit über 30 Jahren. Wir kaufen Ihren Schmuck, Ihre Uhren und Edelmetalle an. Gerne können Sie auch vorab Kontakt zu uns aufnehmen. Infos und Kontakt unter www.pfandhaus-hermann.de. Der Moselaner, Ihr zuverlässiger und professioneller Partner in Sachen Mobilität. Buchung und Infos unter www.moselaner-reisen.com. Muss Penny. Diese Woche Coca-Cola. 1,25 Liter nur 79 Cent plus Pfand. Und Lavazza Kaffee Crema. Ein Kilo nur 9,99. Erstmal zu Penny. Lassen Sie sich verzaubern mit der Flusskreuzfahrt auf der Seine Comtesse durch den magischen Norden Frankreichs. In 7 Tagen von Paris entlang der Seine bis nach Etretat mit den bezaubernden Kreidefelsen. Inklusive Vollpension, Haustürabholung und erfrischendem Getränkepaket. Jetzt schon ab 1.099 Euro. Urlaub für alle von Sonnenklar TV. Jetzt buchen unter sonnenklar.tv. So bunt wie ihr. Die neuen Coca-Cola-Gläser von McDonald's. Jetzt in 5 bunten Farben und 5 einzigartigen Formen. Nur für kurze Zeit ein Glas gratis zum Mac-Menü und Frühstücksmenü. Nicht zum Mac-Menü Small, nur solange der Vorrat reicht. Eine Klimaanlage für 1.699 Euro inklusive Montage? Gibt's nicht? Gibt's doch. Die Firma Schunk 2.0 macht es möglich. Ob heiß oder kalt, die Firma Schunk 2.0 bringt Ihnen die beste Temperatur. www.schunk-heizung.de, die Nummer 1 für Heizung und Klimatechnik. Rette Lebensmittel und spare. Im Höfer 2 in der Lörrstraße in Koblenz bekommst du Brot und Süßes von gestern. Und das zum halben Preis. Weil es uns nicht egal ist, was mit Lebensmitteln passiert. Höfer 2, die zweite Chance für Brot und Süßes von gestern. Thekenliga, das große Maler Open Air am Rhein. Am Freitag, den 16. September, im Hafen von St. Goar. Feiert mit den Mallorca-Stars Icke Hüftgold, Isi Glück, Carolina und Kreisliga-Legende. Thekenliga, das große Maler Open Air am Freitag, den 16.09. in St. Goar am Rhein. Tickets und Infos auf thekenliga.de. 1972. Das waren noch Zeiten. Deutschland wurde erstmalig Europameister. Telefone hatten eine Wählscheibe. Schlaghosen waren der Trend. Und? Nissan startete in Deutschland durch. Feiern Sie mit uns 50 Jahre Nissan in Deutschland und leasen Sie sorgenfrei den Nissan Qashqai. Schon ab 189 Euro monatlich. Inklusive Garantieverlängerung und Service bei Ihrem teilnehmenden Nissan-Händler. Weiter geht's mit Greatest Hits und dem Besten von heute.

Ein vermeintlicher Teppichverkäufer soll in Koblenz vermehrt Personen angerufen haben, da er ihnen angeblich einen Perserteppich schenken wolle. Wie die Polizei berichtet, wird von einer neuen Betrugsmasche ausgegangen. So behauptet der Mann, er würde die angerufene Person aus früheren Geschäftszeiten kennen. Nun wolle er sein Geschäft aufgeben, ins Ausland ziehen und sich nochmals persönlich verabschieden. In einem Fall ist es zu persönlichem Kontakt an der Tür gekommen. Die Polizei rät in einer Pressemitteilung dazu, die Tür nicht zu öffnen. Ab kommendem Monat ist bundesweit das sogenannte 9-Euro-Ticket erhältlich. Im Zuge dessen appelliert Landrat Alexander Saftig in einer Pressemitteilung dazu, sich bei der Gelegenheit mit dem ÖPNV vertraut zu machen. So könnten Autofahrer sich ein Bild von dem ausgebauten Angebot im Landkreis machen, heißt es. Seit dem Start des überarbeiteten Konzepts im Dezember besteht das Main-Koblenzer ÖPNV-Netz aus mehr als 60 Linien. Schneller, aktueller. Antenne Koblenz Verkehr. Wir schauen auf die Straßen, 7 Uhr und ganz genau 32 Minuten. Gerade habe ich nichts gesehen für uns. Das ist auch gut so, darf gerne so bleiben. Allen unterwegs, gute und sichere Fahrt in diesen Montag. Die Flitzerblitzer. Ein fester Blitzer, beziehungsweise ein halbfester Blitzer. Blitzeranhänger Bruno steht wieder auf der B9, wenn ihr stadteinwärts kommt. Tempo 100 maximal. Kurz nach dem schwedischen Möbelhaus, da blitzt es dann auf der rechten Seite aus dem Gebüsch. Da steht so ein netter kleiner Blitzanhänger. Das ist der Bruno und der blitzt da munter vor sich hin. Wenn ihr noch mehr Blitzer als Bruno gesehen haben solltet, dann sagt ihr bitte jederzeit Bescheid. Immer über die Antenne Koblenz Hotline. Das ist die 0261 98 8 20 und die 99. Vom Aufstehen bis 10. Guten Morgen, Koblenz. Die Morning Show. Ihr rennt uns hier gerade die Bude ein, kann man sagen. Denn wir verschenken Rock am Ring-Tickets. Amina, bist du Fan? Würdest du? Ja. Du würdest theoretisch auch die Tickets gewinnen wollen? Hiermit bewerbe ich mich zum Gewinnen. Das ich möchte ist, bitte. Chef hat das gerade gehört. Chef hat gesagt, ist abgelehnt. Du bist Mitarbeiterin. Mano. Aber zum Beispiel Sarah könnte gewinnen. Die hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Und ich bin 25, wohne in Koblenz. Ich bin noch Azubi für einen Monat. Also das Ticket ist echt teuer für mich. Und ich war einfach noch nie Rock am Ring. Ich wohne in Koblenz, ich war noch nie Rock am Ring. So viele Freunde von mir waren schon da. Ich würde so gerne mal hin. Ja. Wir alle würden gerne mal hin. Viele andere von euch haben uns auch viele Sprachnachrichten schon geschickt. Und ich verschenke jetzt heute Morgen in der Sendung in genau 7 Minuten nochmal 1x2 Tagestickets für Rock am Ring. Wie ihr da rankommt. Das hören wir gleich hier in der Show. Na, Chesney Hawks, the one and only. Und jetzt erstmal Robin Schulz und Dennis Lloyd mit Young Right Now. Antenne Koblenz, der Supermix. Jetzt als App laden und weltweit hören. Willkommen zu Hause. Ganz genau 7 Uhr und 34 Minuten. I'm Landesantenne Koblenz. Am Montagmorgen, der 23. Mai, 7 und ganz genau 40. Und wir wollen das Ticket für Rock am Ring gewinnen, weil mein Freund dieses Jahr 10 Jahre dabei wäre, aber bei uns finanziell einfach nicht so gut aussieht dieses Jahr. Wir aber trotzdem sehr, sehr gerne dabei wären. Das sagt Maria, die uns schon eine WhatsApp-Audio geschickt hat. Ihr seid sehr, sehr engagiert. Das muss ich euch lassen, auf jeden Fall. Wir verschenken von Antenne Koblenz bis ganz kurz vor Rock am Ring Tickets im Gesamtwert von 1.500 Euro. Boah! Oh. Und ihr habt uns definitiv gezeigt, dass ihr da Lust drauf habt. Und ganz, ganz exklusiv für euch, die dir mir gerade zuhören, egal ob am Radio, über die App, über die Internetseite, per Livestream, wo auch immer, verschenke ich jetzt aber auch nochmal einmal zwei exklusive Tagestickets für das Festival auf dem Nürburgring vom 3. bis 5. Juni. Ihr schickt mir einfach eine Sprachmemo, genauso wie es die Marie gerade gemacht hat, per 0261 98 8 2099. Das ist unsere WhatsApp-Nummer. Und ihr erklärt mir dann ganz, ganz kurz, also wirklich ganz, ganz kurz, warum ihr unbedingt diese Tickets gewinnen müsst. Wenn ihr singen wollt, auch bitte, gar kein Thema. Könnt ihr auch. Zeigt und erklärt mir irgendwie, warum ihr diese Tickets bekommen solltet. Jetzt also WhatsApp-Audio an die 0261 98 8 2099. Ist mir egal, wenn ihr singen wollt, dann singt halt. Simon 42 haben wir's. Guten Morgen. Secos y hablando de ella. Ay, amor, me Neuwagen bei Hanko in Koblenz. Du bist handwerklich geschickt und verfügst über ein technisches Verständnis, arbeitest gerne im Team, hast keine Höhenangst und besitzt idealerweise einen Führerschein? Prima, dann suchen wir genau dich. Wir suchen ab sofort Industriereiniger in Vollzeit für den Einsatz bei unseren Kunden. Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz, modernstes Equipment, übertarifliche Vergütung und eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme. Scheid Industriereinigung. Infos unter www.industriereinigung-scheid.de. Kaufen Sie bei Hanko in Koblenz. Nein! Hab ich gar nicht gewusst. Da hat sie recht. Ergibt echt Sinn. Endlich wieder Wissen tanken. Erlebe 140 Experten auf 6 Bühnen. Mach mit und gestalte deine Arbeitswelt und dein Unternehmen von morgen. Erfahre alles Neue rund um die Themen People, Transformation, Innovation auf der Copetry Convention in Frankfurt-Offenbach. Am 31. Mai und 1. Juni. Sichere dir jetzt dein Ticket auf convention22.de. Jetzt im King des Monats der Long Chicken oder Plant-Based Long Chicken für nur 4,99. Nur in teilnehmenden Restaurants. Burger King, mach dein King. Gestalte die Arbeitswelt von morgen. Copetry Convention am 31. Mai und 1. Juni. Sichere dir jetzt dein Ticket auf convention22.de. Klug sparen kann so Aldi sein, mit Eigenmarken von Aldi. Zum Beispiel Milsani High Protein Pudding, verschiedene Sorten, 200 Gramm nur 79 Cent. Oder mit Marken bei Aldi. Ehrmann High Protein Pudding, verschiedene Sorten, 200 Gramm nur 1,39 Euro. Mit unserer Eigenmarke sparst du 43%. Jetzt bei deinem Aldi. Samsung schenkt euch die Mehrwertsteuer auf viele Samsung Galaxy Produkte. Wie auf das Samsung Galaxy A53 5G mit 128 GB Speicher. Nach Abzug für nur noch 326,89 Euro. Mediamarkt. Rette Lebensmittel und spare. Im Höfer 2 in der Lörrstraße in Koblenz bekommst du Brot und Süßes von gestern. Und das zum halben Preis. Weil es uns nicht egal ist, was mit Lebensmitteln passiert. Höfer 2, die zweite Chance für Brot und Süßes von gestern. Renault. Tom, meine Eltern haben nochmal gefragt, was du beruflich machst. Was hast du ihnen gesagt? Ich hab's mit Motor versucht, mit Hybrid. Renault, ich hab dann gesagt, dass du es ihnen einfach erklärst. Renault E-Tech Hybrid-Technologie. Schwer zu erklären, leicht zu verstehen. Sie müssen nur einsteigen. Entdecken Sie zum Beispiel den Renault Arkana E-Tech Hybrid. Jetzt bei einer Probefahrt. Liebes Team, wir werden die digitale Transformation grandios gemeistert haben. Stadler wird die Finanzabteilung zum unverzichtbaren strategischen Partner entwickelt haben. Großartig. Miller wird unsere IT leistungsfähiger und sicherer gemacht haben werden. Klasse. Und ich werde über unsere Nachhaltigkeitsstrategie in Davos die Keynote gehalten haben werden. Glauben Sie an Ihre Zukunft und erfahren Sie jetzt mehr auf pwc.de. Und plötzlich steht unsere Welt still. Unser Leben und die Arbeit verändern sich und das Fernweh ist allgegenwärtig. Die letzten Monate brachten Verlust und Trauer, Wut und Verzweiflung. Doch wir haben es geschafft. Dank euch. Dank der Menschen, für die Reisen bedeutet, die Welt zu erkunden. Reisen bedeutet Erleben. Erleben bedeutet Erinnerung und Erinnerung ist unbezahlbar. Sammelt Momente für euer Album des Lebens. Wir stehen euch zur Seite, so wie ihr uns. Gemeinsam packen wir das. Euer Team von Kai Franzke, denn es ist deine Reise. Control. Vorgestern um 12.53 Uhr. Kein Problem. Mit der neuen Antenne Koblenz App. Alle aktuell gespielten Songs und die der letzten beiden Tage zum Nachschauen. Die neue Antenne Koblenz App. Jetzt in deinem App Store. Last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town.